Erster, er zeigte mir einen Fluss. Das Wasser war sehr klar. Es kam vom Thron Gottes und des Lammes. Zweiter, am Fluss stand der Baum des Lebens. Er trug jeden Monat Früchte. Die Blätter waren gut für die Menschen. Sie konnten heilen. Dritter, es wird nichts Böses mehr geben. Der Thron Gottes und des Lammes ist dort. Seine Diener werden Gott dienen. Vierter, sie werden Gott sehen. Sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Fünfter, es wird keine Nacht mehr geben. Sie brauchen kein Licht von Lampen oder Sonne. Gott der Herr wird ihnen Licht geben. Sie werden für immer herrschen. Sechster, er sagte zu mir, diese Worte sind wahr. Gott hat seinen Engel geschickt. Der Engel soll seinen Dienern zeigen, was bald passiert. Siebter, Jesus sagt, ich komme bald. Glücklich ist, wer die Worte dieses Buches befolgt. Achter, ich, Johannes, habe das alles gesehen und gehört. Ich wollte den Engel anbeten. Der Engel hatte mir alles gezeigt. Neunter, der Engel sagte, nein, bete mich nicht an. Ich bin auch ein Diener, wie du. Bete nur Gott an. Zehnter, er sagte zu mir, du sollst die Worte dieses Buches nicht geheim halten. Die Zeit ist nah. Elfter, wer böse ist, soll böse bleiben. Wer unrein ist, soll unrein bleiben. Wer gut ist, soll gut bleiben. Wer heilig ist, soll heilig bleiben. Zwölfter, Jesus sagt, ich komme bald. Ich bringe meinen Lohn mit. Jeder bekommt, was er verdient hat. Dreizehnter, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ende. Vierzehnter, glücklich sind, die rein sind. Sie dürfen vom Baum des Lebens essen. Sie dürfen in die Stadt gehen. Fünfzehnter, draußen bleiben die Bösen. Zum Beispiel Mörder und Lügner. Und alle, die schlechte Dinge tun. Sechzehnter, ich, Jesus, habe einen Engel geschickt. Er soll das den Gemeinden erzählen. Ich bin wie ein Stern am Morgen. Siebzehnter, der Geist und die Braut sagen, komm. Wer das hört, soll auch sagen, komm. Wer Durst hat, soll kommen. Er bekommt das Wasser des Lebens gratis. Achtzehnter, ich sage jedem, der diese Worte hört, wer etwas zu diesem Buch hinzufügt, bekommt Gottes Strafen. Diese Strafen stehen im Buch. Neunzehnter, wer etwas aus diesem Buch wegnimmt, verliert viel. Gott nimmt ihm den Baum des Lebens weg. Und er darf nicht in die heilige Stadt. Zwanzigster, Jesus sagt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. 21. Die Liebe von Jesus sei mit allen Menschen.